In Pakistan sind Gespräche über eine langfristige Entschädigung mit dem Textildiscounter Kick gescheitert. Kick wolle nicht mehr geben als die 1 Million US-Dollar an Soforthilfe, die bereits an Überlebende und Angehörige der Opfer ausgezahlt wurde. Das teilte der Opferanwalt heute mit. Bei dem Brand starben 255 Menschen. Die Staatsanwaltschaft München hat das Haus des Ex-ADAC-Sprechers Ramstetter durchsucht. Der Grund? Ramstetter hatte beim Autopreis Gelber Engel die Liste der beliebtesten Autos frisiert. Damit hat er einigen Herstellern womöglich einen Verkaufsvorteil verschafft. Ob die Konkurrenz Schadenersatz fordern könnte, ist noch unklar. Mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft hat Kapitän Philipp Lahm Fußball-Deutschland schockiert. Vertreter aus Sport und Politik sprechen von einem großen Verlust, zollen Lahm aber Respekt für seine Entscheidung. Moritz Einzel mit den Reaktionen. Er hat jetzt den Weltmeistertitel. Mehr kann er als Fußballer nicht erreichen, meinte DFB-Ehrenspielführer Uwe Seeler. Es sei schade für den deutschen Fußball, dass so ein toller Spieler aufhört, merkte Ex-Nationaltorhüter Sepp Maier an. Aber Hauptsache, er bleibe dem FC Bayern noch lange erhalten. Bundestrainer Joachim Löw lobte Lahm als Musterprofi. Einen solchen Spieler könne man sich als Trainer nur wünschen. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Euroschival. Europamesse des Pferdes. Vom 23. bis 27. Juli. Messe Offenburg. Euroschival. Da muss ich hin. 3:07. Hallo, liebe Autofahrer. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Rust und Teningen 12 Kilometer Stau. A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Freiburg Mitte und Riegel 9 Kilometer. Wenn Sie weiter Richtung Frankfurt fahren, zwischen Rastatt Nord und Dreieck Karlsruhe 8 Kilometer Stau. B3 Freiburg Richtung Laab Emmendingen immer noch Stau und B33 Offenburg Richtung Haslach hier Stau ab Steinach. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Wir hören uns die Haare zu Berge. Oh yeah! Ladies and gentlemen, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz. Wahnsinns Powerplay. Jetzt geht es los, los, los, die Grüne hoch, hoch, hoch. Ich trinke erstmal einen Wein, dann lade ich meinen Nachbarn ein. Aus einer Stunde werden drei und ich bin immer noch dabei. Wir bestellen uns ein Bier und plötzlich sind es dann schon vier. Wir sind jetzt alle schon per Du. Komm, setz dich bitte auch dazu. Stündlich immer mehr, da hilft auch keine Gegenwehr. Jetzt machen wir noch ein Fass auf und der Tag nimmt seinen Lauf. Wir saufen alle Fässer aus und stampfen mit den Füßen auf. Wir trinken heute auf unser Wohl. Los geht's!

them. You want the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. Somebody to love. Ja. 19.28 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwimmer. Das ist die Musik für den Freien. Und für das Schwimmbad. Arschbombe. Ja, Arschbombe. Arschbombe. Arschbombe. Auf geht's. Arschbombe. Los. Ja. Hello, baby. 40 Grad im Schatten. Plötzlich. plötzlich dieses magische Leuchten. Radio. Das ist ein heißer Sommer. Ich hatte schon gesagt, ich werde verschont, aber er ist wieder da. Er ist wieder da, größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Hallo Al, grüß dich. Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ich ging vor im Schwimmbad, im Freien, zu Hause, wo auch immer, im Auto. Und was geht ab, Al? Schönes Wetter heute, Pink Charlie, wir haben einen Hoch. Ja, toll, ja. Okay, lass mich in Ruhe, Al. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Oh, diggity dog, diggity boo. Ruhe. Oh, Mann. Sau, was ist? Sohn brennt, ein Frischzapft im Mast. Im Radio, da macht's erst dann Spaß. Saturday, baby. Yeah. In the club, in the VIP, baby, I'm swaggin', I know how to get the party rockin'. Come on, I'm a ladies man, so baby, I can get a pretty thing out of them stockings. Plus, I got a feeling tonight it's gon' be a good night, so maybe we can get the boots knockin'. Going out in a limousine all around the world with my favorite girl in my cockpit. With her lips on my lips, tryna get a little kiss, and her only wish is she don't stop it. We gon' sip the crisp and get drunk and kiss before I hit the mist and start rockin'. Tonight's the night, we gon' have a good night, so baby, let's get the party rockin', come on. Favorite girl, oh girl, you a girl, type of girl that'll stay faithful, girl, even though you know you a girl, so we calling all of your friends tonight, what? Baby girl, it's your favorite night, let's keep on rocking this, yeah, so let's jump the gun and just have some fun, sip coke, rum and get tipsy, get smashed tonight and have a blast tonight, until the whole club starts to get dizzy, cause you drink, party and lose control, drink Bacardi and sip Patron, cause it's Saturday night and I don't wanna go home, so let's keep it going on, Saturday night. Saturday night, baby. Oh, das passt so richtig zum Wetter, hä? Schuhverkäufer, was meinst du, hä? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Also, der wird doch immer frecher nach Schwärmer, oder? Ich geb den Ton an. Aber ich muss mich jeden Freitag mit dem rumärgern. Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Danke, Al. Power Radio. Hit Radio. Action und Spaß. Nonstop. Oh, geil, wie abgefahren. Baby, I love you, I need you here with me all the time. Back when I go running, running, trying to get away from loving, yeah, you know how to Habt ihr gedacht, es kommt Andreas Borani? Der Anfang war von ihm. Ja! Yeah. Wir haben den Freitag. Und eine Verkehrsmeldung. Ein Stau auf der A5 Richtung Offenburg. Nee, Ausfahrt La. Danke in den Sascha Wohler. Am Freitag ist die Hölle los. Wochenende alle am Stadion. Was geht ab, Wochenende! Ich fällt durch! Freitag. It's Friday! It's Friday! Auf aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann kann jenes erleben. Jetzt kommt das Ding, Mann. Ich rette den Tag, ich sag: Ab geht die Party und die Party geht ab. Geh die Party und die Party geht ab. Geh die Party und die Party geht ab. Und ich sag, und ich sag, und ich sag. Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sommer, Sommer. Willkommen, willkommen, willkommen, Sonnenschein. Den ganzen Tag am Strand sehen wir uns die Melonen, Melonen rein. Ja, Tequila, Tequila, Tequila, Wunderbra. Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar. Auf aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann Bikinis erleben. Jetzt kommt das Ding, Mann. Ich rette den Tag, ich sag: Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag: Hey. Das rufe ich ins zweite Radioland dann aus. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Wieso? Das hier ist eine Party, Mann, also entspann dich. Jetzt kommt die Werbung. something in me, dark and sticky. All the time it's getting strong. No way. Zurück zur Werbung! Dir nichts vorschreiben. Entscheide selbst. Design your life. Der neue Peugeot 108 ist da. Mit 7 Style Kits für deinen eigenen Look und Mirror Screen Funktion für beste Verlinkung mit deinem Smartphone. Der neue Peugeot 108. Große Premiere am 19. Juli bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. Männer von Format kaufen ihre Anzüge bei Bonacelli. Feinste italienische Qualität zu Fabrikverkaufspreisen. Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Entdecken Sie eine Welt voller schöner Dinge für Ihr Zuhause bei Holzwelt Helmke. Zum Beispiel jetzt beim SSV bis Ende Juli. Gartenmöbel bis zu 50% reduziert. Holzwelt Helmke in Appenweier oder holzwelthelmke.de. Bei Expert Öhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Öhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Die Mittelbadische Presse und das Kinocenter Kehl präsentieren die Sommerkinonächte in Rheinau-Links. Erleben Sie vom 23. bis 27. Juli in der World of Living das ultimative Kinoerlebnis im Freien mit Vaterfreuden, der Medikus, Maleficent, die dunkle Fee, Bad Neighbors und Fuck You Goethe. Angenehme Unterhaltung wünscht Ihnen Avenci. Küchenrückwände aus Glas. Übrigens, Avenci ist eine Marke von O&H Schutterwald. Jetzt am Kiosk. Die Juli-Ausgabe von Servus in Stadt und Land. Mit außergewöhnlichen Rezepten aus der Region, traumhaften Gärten und ihrem kostenlosen Pilze-Extra. 68 Seiten mit den wichtigsten heimischen Pilzen und vielen Tipps und Tricks für Sammler und Genießer. Servus in Stadt und Land. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Ah, mein Bein, verdammt! Wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wo Sie sind. Setzen Sie auf Sicherheit mit dem DRK-Mobilnotrufservice des Roten Kreuzes. Ihre persönliche Sicherheit für den Notfall dank moderner GPS-Ortung. Als Freizeitsportler, Alleinstehender oder weil Sie gesundheitliche Probleme haben. Das gute Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen. DRK-Mobilnotrufservice. Sicherheit und Freiheit rund um die Uhr. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Roten Kreuz vor Ort. Lassen Sie sich verzaubern. Diesen Samstag bis zum 3.8. bei einem der fantastischsten Freilichtspektakel der Region. Das magische Licht von Burg Husen. Tiefgang und Spannung erleben. www.burgfestspiele-hausach.de. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right. Ja, right on. Charlie 2000 ist unterwegs. Nämlich morgen in einer Woche, am 26. Juli, am Kaiserstuhl, und zwar in Riegel im New Life, Diskothek New Life, zu einer Sommerparty. Eintritt 4 Euro bis 24 Uhr. Schutz 2 Uhr im Sonder... 2 Uhr. 2 Euro im Sonderangebot. Kommenden Samstag. Also morgen in einer Woche, meine ich. Den Riegel. Und dann gehen Grüße ins Elsass. Und zwar nämlich am 11. Oktober ist der liebe Charlie in Zinsvilla. In der Festhalle Zinsvilla in der Nähe von Hagenau. Zu einer 90er-Party. Und im Herbst natürlich wieder in Plittersdorf, wo es heißt Gigant der 80er. Ooh.

Sonne, Meer, Strand. Ah. Wow. Also, ich höre als erstes erstmal Metallica. Very superstitious. Und Stevie Wonder. Yeah. Was sagt ihr dazu? Wahnsinn! Immer freitags ab 19 Uhr, ja, mit Charlie 2000 bei Hitradio. Du hast immer gedacht, im Sommer ist's langweilig. Du hast falsch gedacht. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Hey now, hey now, I go, I go one day. Take a move, you know, I'm not late. Take a move, you know, I'm not late. Hey now, hey now, I go, I go one day. Take a move, you know, I'm not late.

myself believe that this night will never go. Wir machen eine kleine Italo-Session hier. Aber da gibt es schon wieder verkehrsmäßig was. Und Dankeschön an den Simon. Und zwar A5 Rust Richtung Herbolzheim, ein Stau. Verliert im August in der Mauer die Hose. War gewiss schon im Juli das Gummiband los. Kids, what time is it? Du musst dir Spaß gönnen, du musst dein Leben genießen. Wochenende! Ich will durch! Saufen! Geil! Ich nehme einen Drink, einen Cocktail und was zum Saufen, bitte. Hey, das ist wirklich gut.

the next level. Die erste für heute. Die üppige Weihnachtsfeier im Büro. Am nächsten Morgen nach der üppigen Weihnachtsfeier im Büro wacht der Ehemann auf. Er erinnert sich noch dunkel an einen Streit mit einem Chef. Er fragt seine Frau nach Details. Darauf die Frau: Ja, du hast ihm gesagt, er soll sich zum Teufel scheren. Darauf hat er dich gefeuert. Verärgert schimpft der Mann: Der kann mich mal. Darauf erneut die Frau: Das habe ich dann auch zu ihm gesagt. Und jetzt hast du deinen Job wieder. Aber nein, ja, Frau Meier besucht den Frauenarzt. Als er sich frei macht, stutzt er: Ihre linke Brust ist ja wesentlich größer als die rechte. Wie das? Dem müssen wir nachgehen. Frau Meier meint errötend: Kann das damit zusammenhängen, dass mein Mann die linke Brust beim Einschlafen immer in die Hand nimmt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, erklärt Frau Meier: Wir haben getrennte Schlafzimmer. Ich kann mir das dann schon vorstellen. Ja. Hier ist der Power-Freitag, Nachtschwärmer. Hey, voll abgefahren. Hundertprozentige Aussicht auf Wochenend und Sonnenschein. Und alle machen Schweinerei. Was für ein Albtraum. Apokalypse hoch 2. Gruseln vom Feinsten. Horror, der unter die Haut geht. Der Albtraum nimmt kein Ende. Der schreiende Wahnsinn. Atmen! Ja, genau. Wegen seelischer Grausamkeit. Bitte! Bitte! Nein! Ja, Ruhe jetzt hier. Ja, so gut waren wir auch nicht. Egal wie laut Crossover Hack. Flowrider mit Crow. Kleine Verkehrsservice. Offenburg Richtung Offenburger Ei. Kurz vorm Ei ein Unfall mit mehreren Beteiligten. Dankeschön an die Angelina. Passt doch richtig zur Sommerzeit, ah? Spagna. Call me now. Ja, mit Corbin Harris. Heute strahlende Aussichten. Heiße Nächte, heiße Nächte. Wir machen einen Sommerholiday. Jetzt wollen wir mal schauen, was sonst noch abgeht in der Ortenau hier. Und dann zwar jede Menge. In Laar am Flugplatz ist zum 18. und 19. United Cycle Run. Eintritt frei, und zwar AC/DC Coverband Forehead Asphalt. Mehrere Bands treten da auf, Laar am Flugplatz, also heute und morgen. Dann Luft in Laar heute, Beat Around the World. Im Shooters Laar Flying High called Cult Night. Im Bergwerk heute Fürstenberg Night. Dann in Altdorf. Ettenheim Altdorf ist eine Beachparty von den Altdorfer Jungs e.V. In Eisenthal bei Bühl Winzerfest. Heute Rock Pop Oldie Night Open Air. Morgen Samstag Tiffany Wolfach Electro Night. Luft morgen in Laar Beach Party. Im Bergwerk ist morgen die Geisens Party. Ihr kennt ja die Geisens, ja? Feiern wir die Geisens mit Limousine Abholservice. Und Samstag auch Summer Dream Party in der Iburg-Halle Baden-Baden-Farnhalt. Die Iburg-Dämonen Rebland e.V. Eintritt 4 Euro. Es geht ab. Und nicht vergessen, ich bin am Morgen in einer Woche in Riegel am New Life zu einer Sommerparty. Abgefahren. Krass. Oh, abgefahren. Geil. Das ist sowas von abgefahren. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Nachtschwärmer. Spezial. The stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. Your I know what I am.

20 Uhr sind dann 50, kurz vor 21 Uhr, Freitagabend. Einiges los und warm ist es. Ein Blitzer darf ich melden und danke ich dem Fritz aus Aachen. Aachen Hauptstraße beim Adlerplatz Richtung Sasbach. Ein VW Passat mit Karlsruher Nummer. Mein ständiger Studiobegleiter ist der Al Bundy, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Komm, Al, mach mal ein bisschen Werbung für mich. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Das war jetzt wirklich keine Werbung, Al. Du kriegst noch eine Chance, sonst gibt's Ärger. Charlie 2000! Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. Jetzt fliegst du raus. Die Show ist echt Mist! Aufhören! Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Fahr das Band ab! Wie bitte? Fahr das Band ab! Nein! We'll be right back. Deine Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Alles, was brauchst. Ka blöder Scheiß. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. So, das ist für die Freestyle-Freunde. Magic Summer Night. Ja, Schuhverkäufer, wenn du dauernd so frech bist, dann suche ich mir andere Freunde. Das Komfort, daran musst du dich gewöhnen. Ja, das ist ja so passend. Ich habe ja noch andere Freunde, mein Herr. Zum Beispiel mein Namensbruder, Charlie Harper, aus Tour und der Healthman. Auch ganz lustig bei dem. Besonders seine Putzfrau. Kennst du die Bertha? Sind Sie noch von gestern betrunken oder haben Sie schon nachgekippt? Oder Charlie selbst? Ich habe mal einem Date meine Karte gegeben, damit sie meinen Wagen volltankt. Und auf meiner nächsten Abrechnung war eine Brustvergrößerung und eine PlayStation 3. Und mit beiden durfte ich nie spielen. Party! century. Doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Scream from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man to have all that power. The clock's ticking. I just count the hours. Stop tripping. I'm tripping off the power. Nein, immer noch volles Programm. Champagner für alle. Nach der Werbung geht's weiter. Hitradio OR präsentiert das Silo Festival am Thunisee in Freiburg.

Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye. Wish me well. You've gotta let me go. Are we human? Sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answers. Are we human or are we dancers? You've gotta let me go. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. My hands are cold. Are we human? Or are we dancers? Are we human? Or are we dancers? And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers? Freunde, jetzt kannst du richtig losgehen! Hello, aquí, Rodríguez Pati. Takata! Tú sabes qué cosa es el takata? ¿Te gusta el takata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen takata. Para, para, para. Vire, vire, vire. Para, para. Comecei a falar. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Gata malinha, bastante malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol ganhar. Gata malinha, bastante malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Mira como dice mi tacata. Que empieza la fiesta. Tacata. La gente bailando el tacata. Todo mundo gritando. Tacata. Sube con volumen de tacata. Mueve tu culito. Tacata. También el pechito. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Quando eu te

im Herbst natürlich wieder Plittersdorf, heiß, Gigant der 80er mit die Chandy. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer! Programm. Und alle drehen auf. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. If the DJs can get ass, clap your motherfucking hands. Clap your motherfucking hands. Clap your motherfucking hands. If the DJs can get ass, clap your motherfucking hands. Clap your motherfucking hands. Es bringt ein kleines Barbara Streisand Spezial. Und dann nachher sind die 90er dran. In die Mails rein hier. Kilo CB Barracuda. Die Freiburger CB-Funker sitzen auf dem Batzenberg bei Schallstadt und hören Charlie 2000. Hey, das ist ja super. Grüßen alle CB-Funker in der Region und besonders Frank und Bianca. Außerdem wird gegrüßt aus Grafenhausen. Ja, Alex. Gotta go. Ja, Duke's Hose. Das war 3 Jahre mal ganz dicht drin gewesen. 21.54 Uhr. Okay, jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir dann in die 90er. Ja. Hey DJ, bring it back. Bring it back. Monster, this is a sound. Check this out. Oh, shit. Everybody in the house, make some noise. I want everybody in the house. Das ist der Sound der 90er. Yo, Chuck, kick it to him, man. Too wild. That guy there was talking about house music. I don't know what it is, Ethel. Oh my God, look at that guy with the green hair. Oh, Ethel, let's get out of here. 90er Spezial. Und so ein bisschen im Techno-Bereich, ja? Okay, wir befinden uns in Dortmund in der Westfalenhalle. Und da liegt eine Lady aus jener Zeit. Die ist jetzt dran. Marusha. Of Mayday. Members of Mayday. You are the members of Mayday. You are the members. of Mayday. Das war noch Zeit, Max Schwämmer. 90er. Da, da, da, da. Ich kann mich nicht mehr halten, Jan. Ich muss euch vorstellen, Tausende! Und oben stehen die DJs. Da ist auch Maruscha. Und so weiter. Wahnsinn. Okay. So sieht mein Durchfallgesicht aus. Mein Sodbrenngesicht sieht so aus. Und mein Verstopfungsgesicht sieht so aus. Oh, das muss doch nicht sein. Aber dank Charlie 2000. Das Ende unserer zivilisierten Gesellschaft. Wo ist dein Nachteil? Ich meine, abgesehen vom Durchfall. Ich bin ja nicht fertig mit den 90ern. Dr. Motte und Westbam. 22:05 Uhr, und es wird noch heißer hier, es wird noch heißer. Signal verloren. Oh, shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey, DJ! Ja, Sunday, maybe outside world. Ganz kurz nochmal den Blitzer durchsagen. In Aachen, Hauptstraße beim Adlerplatz Richtung Sasbach. Ein VW-Passat mit Karlsruher Nummer. Das war eine Epoche in den 90ern. Da gab es nicht nur Mr. President oder Backstreet Boys und so weiter. Auch das war eine Epoche und wegweisend. Oh, mich hat es so angemacht. Yay! Hey DJ, find it back. Bring it back. Shit. At the end of every week, each one of us becomes a freak. Tonight the DJ makes us move until the sweat drops from the roof. It's time to let the bass beat hard, to know it all, the lullaby. Just activate your energy, let's sing the song and come with me. Turn it up! At the end of every week, each one of us becomes a freak. Tonight the DJ makes us move until the sweat drops from the roof. It's time to let the bass beat hard, to know it all, the lullaby. Just activate your energy. Come with me. und wenn ich meine 90er-Party mache, wie beispielsweise Samstag in der Woche, da sind natürlich auch eine Techno-Runde dabei. Wie das hier oder wie beim vergangenen Mal. Hey, ganz klar! Angefangen hat das ja damals in den 90ern mit Robert Mais. Da kann ich mich da genau erinnern. Das war der Einstieg sozusagen. Und dann kam ein Film. Und das ist aus dem Film raus. Und dann, das war der Brecher. Der absolute Brecher. Ich bring's euch nach Schwermar. Mein Gott. Euer Klang ist einfach unwiderstehlich. Ich kann mich nimmer mehr zügeln. Ich bin ganz hin und weg. Ich werde feucht, wenn ich nur daran denke. Oh, abgefuckte Tonleiter. Hey, hey, hey. Nenn ich DJ Jerking on Friends. Braveheart. Attack Your Mind. Ja, heute will man es nicht mehr ans Techno einstufen. Aber damals war es so. Okay. Und Werbung. Verdammt, Zwischenmusik. Und jetzt Werbung. Spüre dein Adrenalin.

richtig, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza duro, ¿quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a tu nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza y sacude duro. Balanza, llama locura, morena, bella, mi lado. Y que va aquí caperá. Selten gehört, ha? Don Omar Muggy Sound. Danza Kuduro. Nachschüler, ihr könnt mich auch mal besuchen auf Facebook. Ja. Und da habe ich eine neue Methode. Wenn ihr es falls nicht gleich findet, geht auf meine Seite www.charlie2000.de. Und auf der zweiten Seite sind die Links zu Facebook. Ganz einfach ist das, ja. Wann hört dieser Albtraum auf? Kein Alkohol und keine Therapie kann das je wieder gut machen. Sein Gesicht. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Ton ab! Wärst du Kellnerin, dann wär ich nur ein Bars. Und wärst du ein Dealer, hätte ich jede Menge Gras. Wärst du eine Tablette, müsste ich jeden Tag zum Arzt. Ey, und wärst du schlechte Laune, wär ich jeden Tag am Arsch. Wärst du eine Kippe, würde ich ja nicht eine rauchen. Und müsste ich dazu raus, bestellt mein Leben nur aus Pausen. Und wärst du meine Couch, würde ich nie wieder nach draußen. Und wärst du Teleshopping, würde ich alles bei dir kaufen. Sicherlich bisschen klauen. Wärst du langweilig, ständig gerne mal im Stau. Und wärst du ein Verbrechen, säß ich längst schon im Bau. Und ich glaub, wenn du auf Mädchen ständest, wär ich eine Frau. Und wärst du eine Stadt, dann auf jeden Fall New York. Wärst du eine Stewardess, säß ich jeden Tag an Bord. Wärst du ein BMX, stünd in meinem Kalender Sport. Und wärst du Religion, wär ich dicke mit dem Lord. Wärst du eine Dauerwelle, fände ich die 80s nice. Wärst du Facebook, wäre ich im Netz gefangen. Wärst du eine Arie, dann wär das hier kein Sprechgesang. Wärst du mein Hobby, wär's das, was ich am besten kann. Und wärst du Selbstmord, wäre ich als nächster dran. Das ist der mit der Maske. On the Fuchis. 22:29 Uhr. Halb elf. Oh, ist wieder Zeit für die doofe Witze. Geht gleich nachher. Ja. Oh, Lende! Wow! Ich dreh durch! Ich dreh durch! Mir geht's in die Hose! Ja! Wir befinden uns im Kinzigtal in den 70ern im Sommer. Da haben die Bauern noch Heu gemacht, von Hand. Auf jeden Fall ist der Bauer auf dem Feld, macht Heu und muss mal kurz für kleine Jungs. Dann geht er so an den Rand, da ist eine kleine Hecke. Und wie es der Zufall will, es ist ganz dumm zugegangen, sitzt ihm eine Biene vorne drauf und sticht voll rein. Au. Erst hat er es ignoriert, aber dann hat es wehgetan. Da hat es zu der Bäuerin gesagt, zu der Marie. Dann hat sie gesagt, Franz, ja, das wird ja immer dicker und größer, du musst heim. Du musst ja Schmalz drauf schmieren. Renn ganz schnell heim. Gut, das hat immer weh getan. Der Franz ist gerannt nach Hause, rennt in die Küche rein, zieht den Schmalztopf vom Küchenbuffet runter und hängt den voll rein in den Schmalztopf. Im selben Augenblick kommt die Matt die Treppe runter und sagt, um Gottes Willen. Da sagt er, wieso, hast du nie einer gesehen? Doch, aber ich war einmal aufladen, das habe ich nie gesehen. Hallo Kinzigtal. Das ist wieder zu viel. Ruhe, es reicht jetzt. Aufladen. Ja, früher waren die Mägde noch nicht so aufgeklärt.

Jetzt hat er wieder so 7-8 Bier, dann ist er wieder ganz mutig. Jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nein, du darfst nicht. Frag doch mal die Direktion, ob du darfst. Weil der Sender mich schon ein Jahr lang boykottiert und das wegen einer unschuldigen kleinen Bemerkung. Ja, welche? Ich habe nur gefragt, ob ihre Moderatorinnen in Wirklichkeit genauso hässlich sind, wie ihre Stimmen klingen. Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, Jatta. There's no business like Sau-Business. Hört man's raus, unter anderem Papa Roach hier. 22.46 Uhr am Freitagabend. Albert gibt's. Schönes Wetter heute, Pink Charlie, wir haben ein Hoch. Ja, aber deine Frau hat gesagt, du kriegst keinen mehr hoch. Ja. Ach so, ein Scheiß sagt die? Ja. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Neuer Service. Und nur beim E-Werk Mittelbaden. E-Service Solardach.

AC/DC Coverband Forehead und Asphalt treten auf. Livebands. Heute im Loft in La Beat Around the World. Im Shooters La Flying High Cult Night. Im Bergwerk Fürstenberg Night heute. Und in Ettenheim Altdorf Beach Party bei den Altdorfer Jungs e.V. In Bühl Eisenthal Winzerfest. Rock Pop Oldie Night Open Air heute. Und morgen auch. Dann morgen im Loft Beach Big Beach Party. Im Tiffany Wolfach Electro Night. Mit DJ Pilz. Morgen Samstag die Geisens Party. Im Bergwerk. Feiern wie die Geisens. Mit Limousine und so. Alles, was dazugehört. Abholdienst mit Limousine. Für mehr Informationen immer auf die Seite von den jeweiligen Veranstaltungen gehen. Dann in Baden-Baden-Farnhalt. Summer Dream Party in der Iburg-Halle von den Iburg-Dämonen Rebland e.V. Hexen, denke ich mal. Eintritt für Euro. Und ich bin, wie gesagt, morgen in einer Woche am 26. im Kaiserstuhl in Riegel im New Life zu der Summer Party. Ich war ja in den 90ern. Ganz böse da unterwegs. Viele Veranstaltungen, viele Open Airs. Endingen, Ottenheim, Herbolzheim, Wiel, Eichstätten, Oberhausen, Rheinhausen, Nimburg, Kensingen, Köntringen, Münchweier, Ringsheim, Orschweier, Malterdingen, Leichheim, Iringen, Weißweil, Oberwitten, das ist schon wieder weiter weg, Brechtal, aber da waren wir auch oft, Teningen, Schuttertal und so weiter. Da bin ich, wie gesagt, und lade alle ein. Gigant der 90er, der ladet seine Gäste von früher ein, aber auch von heute. Im New Life in Riegel. Da kommen wieder Musikwünsche ohne Ende. Ja. Action pur, ohne Netz und doppelten Boden. Durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bandi! Keine Sorge, alles ist cool. Ja, unfassbar. Ja, super. Yeah! For tonight, God is a DJ.